Zum allgemeinen Eilenlaufen, immer wieder im Quadrat. Als wäschen dir und mir und selbst Erfahrung, halten wir die Lösung parat. Ich lern von euch die Zukunft und viele Dinge mehr. Noch halt ich sie gefangen und gib sie nicht wieder her. Yeah, yeah, yeah. Gut gemeinte Wort hatte keinen Sinn.